Ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt, ich kriege es nicht über die Lippen. Gibt es in eurem Leben eine Wahrheit, ein Geständnis oder vielleicht ein Geheimnis, das ihr eigentlich nicht über die Lippen bekommt, aber euch vielleicht doch hier bei mir traut zu sagen? Also, ich kriege es nicht über die Lippen. Wenn ihr mit mir über dieses Thema reden wollt, die übliche Telefonnummer 0180-5678-111 und die Faxnummer 0180-5678-110. Elisabeth, 34 Jahre. Ja, hallo Domian. Guten Morgen. Guten Morgen. Also mein Thema ist heute, ich bin, seit mein Mann vorher verstorben ist, tablettensüchtig. Und habe jetzt Angst, wenn das irgendwie rauskommt, dass man mir meine Kinder wegnimmt. Also es weiß nicht. Das ist der einzige Halt, den ich noch habe. Ich habe dich jetzt gerade nicht ganz richtig verstanden, Elisabeth. Die Kinder sind quasi noch so der einzige Halt, den ich habe. Ja. Wie alt sind deine Kinder? 13, 10 und 9. Und es weiß überhaupt niemand sonst, dass du tablettensüchtig bist? Nee. Wie stark ist denn die Sucht? Erzähl mir mal ein bisschen davon. Also ich habe vorher, wenn mein Mann gestorben ist, Migräneanfälle danach bekommen. Ja. Da habe ich dann Tabletten bekommen, Schmerztabletten. Und am Anfang ging es noch. Und mittlerweile ist es so extrem, dass ich in 2 Wochen 100 Tabletten nehme. 100 Tabletten? Wie kommst du an diese Menge von Tabletten ran? Na, ich lasse mir die von meinem Hausarzt aufschreiben. Und der wird nicht misstrauisch? Nee, ich mache da telefonisch. Naja, trotzdem. Ja, also bis jetzt ist er noch nicht misstrauisch geworden. Es sind so viele Tabletten, die du auch alle konsumierst, die du alle nimmst. Ja. Welche Wirkung haben diese Tabletten für dich und auf dich? Also für mich ist dann halt in der Zeit, wo die Wirkung haben, bin ich irgendwie freier. Also, wie soll ich sagen, wie auf rosa Wolken schwebend. So. Also du spürst die Probleme und die Trauer und all das, was dir zu schaffen macht, spürst du da nicht so? Ist dann in dem Moment quasi weg. Na, und in dieser unglaublichen Menge, wie lange geht das? Geht das auch schon ein Jahr oder hat sich das so gesteigert? Nee, das hat sich gesteigert. Also man kann quasi sagen, jetzt seit über einem halben Jahr, wo ich dann mit den Tabletten so hab. Mit den vielen jetzt so. Und da ist also, wie das vorher mit meinem Mann war, da habe ich auch ziemlich Druck von meiner Mutter gekriegt, weil die ist sehr dominant. Und die sagte nur, weh, wenn ich sehe, dass du einen kleinsten Fehler machst oder sonst ist, dann lasse ich dir die Kinder wegnehmen und alles. Und das ist dann halt meine größte Angst dabei. Also nochmal gefragt, du hast niemanden, mit dem du darüber reden kannst und dem du auch mal so dein Herz ausschütten kannst. Ich habe doch schon eine Freundin, aber gerade so was traue ich dir nicht. Also ich traue mich da einfach nicht. Ja, ist klar, wegen dieser Angst. Merkst du denn auch schon körperliche Nebenwirkungen, dass du Magenschmerzen hast oder irgendwie Durchfälle oder Darmbluten oder irgendwas? Ja, ich habe ziemlich oft Durchfall. Dir ist ja klar, dass du extrem mit deiner Gesundheit spielst. Ist dir klar, ne? Klar. Und das, was du da eventuell jetzt anrichtest, kann sich irgendwann auch gegen die Kinder richten. Wenn du in absehbarer Zeit so krank bist, dass du die Kinder nicht mehr betreuen kannst, wird all das eintreten, wovor du so Angst hast. Ja, ist klar. Nur ich habe jetzt die Angst, wenn ich jetzt irgendwo was sage, dass man mir vielleicht die Kinder für immer wegnimmt. Also ich hielt das wirklich für das Beste, Elisabeth. Ich habe die Vermutung oder die Befürchtung, dass das wirklich ein Suchtpotenzial bei dir schon ist, dass du da gar nicht mehr alleine rauskommst. Dass du dich einem guten Psychologen anvertraust, der unterliegt der Schweigepflicht, der meldet das nirgendwo. Und dass du so schnell wie möglich an dir arbeitest mit einem Fachmann, mit einer Fachfrau. Dass du aus dieser Sucht herauskommst, damit du wirklich bei Kräften bist, um dich um die Kinder zu kümmern. Je gesünder du bist und je stabiler du bist, desto weniger bist du angreifbar von außen. Dann kann dir überhaupt niemand etwas wollen. Also ich fände, das ist unbedingt der richtige Weg. Ja, wie, so. Wie denkst du dir denn, wie es weitergeht? Du kannst ja jetzt nicht endlos diese Mengen von Tabletten nehmen. Du liegst irgendwann im Krankenhaus auf der Intensivstation. Und dann, was wird da mit den Kindern? Ja, bin ich auch schon die ganze Zeit überlegen. Und vorige Woche ist auch so eine Situation eingetreten, wo der Ärzte schon zu mir sagte, also Mama, irgendwo weiß ich auch nicht, die Tabletten, also du isst die ja wie Bonbons. Also die, ne? Kriegen das, der Älteste, die Älteste. Der Älteste kriegt das der mit. Der hat mich schon darauf angesprochen und da habe ich ihn auch aus lauter Angst auch angelogen und habe gesagt, ja, ich hatte halt momentan auch wieder extremer mit meinen Migränen. Ne? Und also ich würde das alles als Warnsignale werten, Elisabeth, wenn der Älteste das schon mitbekommen hat, kann es auch passieren, dass er es irgendwann mal erzählt. Ja, ist klar. Ne? Und umso komplizierter wird alles für dich. Mhm. Ich finde, du musst ganz schnell was an dir tun und mit dir tun. Und ich möchte, dass du jetzt mit meiner Psychologin redest. Mhm. Die wiederum wird dir erklären, wie du einen guten Therapeuten findest, wie man das einfädelt. Mhm. Ne? Das ist in Ordnung. Ne? Du legst auf und die Elke, die ist heute Nacht hier, ruft dich an. Gut, in Ordnung. Ich würde mich gerne mit dir noch mal in ein paar Monaten unterhalten, Elisabeth. Um zu hören, was sich so entwickelt hat. Und ich hoffe sehr, dass sich was entwickelt hat und es dir vielleicht dann viel besser geht. Meldest du dich bei uns nochmal? Ich melde mich. Im neuen Jahr. Ich wünsche dir alles Gute und toi, toi, toi. Gut, viel Glück für deine Sendung. Dankeschön. Tschüss, Elisabeth. Unser Thema heute Nacht, ihr Lieben, heißt, ich kriege es nicht über die Lippen. Gibt es etwas in eurem Leben, das ihr schweren Herzens oder in einem großen Geheimnis verhüllt, mit euch herumtragt und es eigentlich nicht, euch nicht traut auszusprechen. Aber vielleicht hier im Rahmen dieser Sendung und anonym ihr doch darüber sprechen möchtet. Wenn ihr das wollt, dann ruft mich ganz einfach an unter 0180 5678 111. Nathalie, 41 Jahre. Ja. Schönen guten Morgen. Morgen. Ich habe als Honorarkraft gearbeitet. Nathalie, gehst du bitte ganz nah an den Telefonhörer? Du bist ein bisschen weit weg. Ich habe mal als Honorarkraft gearbeitet bei der Stadtverwaltung. Ja. Und ich habe heute im ZDF einen Bericht gesehen über das Betreuungsgesetz, was alte Menschen betrifft. Mhm. Und ich habe vor 15 Jahren als Honorarkraft bei der Stadtverwaltung gearbeitet. Als Helferin eines Amtsvormundes. Mhm. Der hatte um die 80 Mündel, die er pro Monat besuchen hätte sollen. Hätte sollen. Das hat er weitergegeben, das haben alle Mitarbeiter weitergegeben an Honorarkräfte. Ich war eine von vielen, mit angefangener Stunde 50 Mark, wurde uns so vergütet. Die Gelder wurden von den Vermögen, weil die Vermögenspflegschaft lag ja bei den Amtsvormündern, von dem Vermögen der Mündel bezahlt. Ja. Was waren das für Leute, die du da dann besucht hast? Entmündigte. Entmündigte. Waren das kranke Menschen, geistig Verwirrte? Meistens alte, oft Verwirrte, vielfach Alkoholkranke. Wo lebten die? Teils zu Hause, teils in Heimen. Mhm. Manche auch in Nervenheilanstalt. Ja. Ich sag jetzt den Namen nicht. Das ist nee, das musst du auch nicht. Große Klinik und... Ja, da wurden die dann betreut und da wurden auch sehr viele Gelder veruntreut, weil den alten Leuten jetzt, ich sag mal, Unterwäsche gekauft werden sollte. Mhm. Oder sagen wir mal so, es wurde dann ab und zu Unterwäsche gekauft, nicht für die alten Leute, sondern für uns. Und die Quittungen wurden bei den alten Leuten mit abgeheftet, abgerechnet. Die haben natürlich nie eine Unterhose bekommen, nicht. Wer hat die denn bekommen? Naja, wir, die wir eingekauft haben. Das heißt, du persönlich auch? Persönlich auch, alle meine Kollegen und die Amtsvormünder im großen Rahmen auch. Das heißt, du persönlich jetzt? Die Häuser, alles finanziert worden. Das heißt, du persönlich, Nathalie, hast dich auch daran bereichert? Ja. Das ist ja ziemlich mies, ne? Das ist mega mies. Ich kriege es nicht über die Lippen. Sagst du das heute zum ersten Mal? Ja. Du hast Dinge, die ganz bedürftige Menschen eigentlich... Das wurde uns quasi in den Mund gelegt. Das ist keine Entschuldigung dafür. Also, dass man das, man macht das halt so, hat man euch gesagt. Es war, ich würde jetzt beinahe sagen, handelsüblich. Mhm. Also das es hätten eigentlich... Das Handeln keineswegs. Das natürlich ich, nicht. Ich nicht gesagt haben, also das möchte ich klarstellen. Es hätten nur, eigentlich ganz bedürftige Menschen kriegen sollen und ihr habt es denen einfach weggenommen oder gar nicht zukommen lassen. Nein, nicht, das hätten die kriegen sollen. Die benötigten das mitunter gar nicht. Also es war jetzt nicht so, dass die in Lumpen rumliefen. Mhm. und wir in Markenklamotten. Gut, aber es wurde eingekauft für diese Leute? Angeblich für diese Leute von deren Vermögen, um deren Vermögen zu verwalten, um einen Nachweis der Verwaltung auch letztlich zu erbringen. Das ist auch beinahe ein Arbeitsnachweis gewesen, diese Quittungen. Also ist das ein richtiger Betrug, der da vorgefallen ist? Im ganz großen Stil, ja. Wie viele Jahre hast du das gemacht? Sag ich jetzt nicht. Genau. Hast du eine Ahnung? Oder könntest du das mal so grob über den Daumen sagen? Da sind Menschen gewesen, die hatten Sparbücher, da waren 100.000 drauf und kurz bevor die ins Heim kamen, die Heime wurden dann von der Stadt bezahlt, da war gar nichts mehr da. Ich wollte jetzt auf deine Person. Hast du einen Betrag? Nee, ach, das war ungefähr. Wie viel du profitiert hast davon? Um wie viel? Ich habe ein... weiß ich nicht. Es waren zigtausende. Zigtausende. Es ging, sag mal, noch so ein paar Sachgegenstände, um die es ging. Also um Unterwäsche beispielsweise. Fernseher, Kleider, Hosen. Fernseher auch. Kaffeemaschinen, alles. Und das hört sich jetzt so läppisch an. Nee, das hört sich gar nicht läppisch an. Überleg mal, pro Mitarbeiter 80 Mündel, sprich 80 Veruntreuungen im Monat. Für was auch immer, da ist der Rasierapparat, da wird alles finanziert, da wird der Lebensstandard finanziert von den Mündeln. Und das Gemeine. Die Eltern gehen auch so auf die hohe Kante. Und das Gemeine daran ist, dass eben Leute betrogen worden sind, die sich überhaupt nicht mehr wehren konnten. Die hatten überhaupt ihre eigenen Vermögensrechte nicht mehr. Die konnten das weder nachvollziehen, noch kontrollieren, noch mitbestimmen. Du schlägst dich mit einem sehr schlechten Gewissen herum. Allerdings. Hast du die Sache aufgehört, weil du das nicht mehr vor deinem Gewissen vertreten konntest? Ich habe mich daraus beschlichen. Ich bin einfach nicht mehr hingegangen. Das ist natürlich eine ganz brisante Sache, die du hier erzählst. Ne? Ich weiß. Es könnte natürlich sein, wenn sowas auffliegt, dass es ein Steppenbrand wird. Ne? Wenn du sogar sagst, das ist üblich. Ja, das ist aber für mich persönlich so lange her, dass es für mich persönlich verjährt ist. Mir ist das mittlerweile, hoffe ich mal, auch nicht mehr nachweisbar. Ich gehe aber davon aus, dass das heutzutage genauso praktiziert ist, weil die Chefs seinerzeit sind heute in leitenden Funktionen. Du magst nicht sagen, wie viele Jahre das zurückliegt. Bitte? Du magst nicht konkret sagen, wie viele Jahre das genau zurückliegt. Länger als 10 Jahre. Da war noch das alte Betreuung, also da gab es noch kein Betreuungsgesetz, das hieß noch, da waren das Amtsvormünder, da waren das Mündel. Das hat sich ja jetzt alles einen anderen Namen gegeben, bleibt aber auch dasselbe. Warum, ich meine, du äußerst dich jetzt hier im Rahmen einer relativ anonymen Sendung. Warum hast du das noch nie an die Polizei weitergegeben oder dich an eine Zeitung gewandt? Weil ich Angst habe, mich selber strafbar zu machen, zumal ich fühle mich auch wie ein Arschloch dabei. Also auch wenn das zig Jahre her ist. Dennoch frage ich dich, was hat dich jetzt veranlasst? Diese Fernsehsendung. Was dich veranlasst hat, ist mir hier und uns allen somit zu erzählen. Ja, das war diese Fernsehsendung. Ich habe heute im Fernsehen, im ZDF, Umsorgt, verwaltet und vergessen, das ist Betreuung von Amts wegen, war so eine Dokumentation. Ist mir klar, das hat dich wieder alles erinnert daran. Ja. Aber meine Frage ist ja, warum erzählst du es jetzt hier öffentlich? Weil ich das so skandalös finde im Grunde. Bitte, weil? Weil ich das im Grunde so skandalös finde. Also im Grunde ist das eine Sache, ja, dieser Bericht, der hat mich so wieder zurückerinnert daran, was die ursprüngliche Motivation war, und im Grunde auch immer bleiben und sein sollte, den Menschen zu helfen und sie abzuzocken. Das Schlimme daran, was du jetzt erzählt hast, ist, dass das quasi behördlich, wie du es dargestellt hast, ist von der Stadtverwaltung, ja, quasi geduldet worden ist oder sogar gefördert worden ist. Ne? Nee, das ist nicht geduldet oder gefördert worden, das wurde allgemein praktiziert. Das meine ich damit, ja. Da wurde nichts drüber gesprochen, also das waren keine Sachen, so hör mal, geh dir Sachen kaufen und sag, du hättest da was gekauft, das wurde vorgelebt, das wurde praktiziert, so wurde man eingearbeitet. Auf die Idee, Selbstanzeige zu erstatten, bist du noch nicht gekommen? Nee, da habe ich viel zu verlieren. Selbst jetzt, wo du meinst, dass die Sache schon verjährt ist, vielleicht, ich weiß es nicht. Ja. Ich appelliere einfach jetzt an deinen Gerechtigkeitssinn auch. Du könntest vielleicht durch deine Aussagen und durch dein Insiderwissen weiteres Unrecht verhindern und könntest somit auch dein persönliches schlechtes Gewissen entlasten, wenn du eventuell jetzt auch noch Nachteile in Kauf nehmen müsstest. Ja, Nachteile ist ein relativer Begriff. Ich fände es ja anständig von dir, wenn du es machen würdest. Ja, klar wäre das anständig. Denn ich glaube, wir kriegen alle die Wut, wenn wir uns vorstellen, dass so mit bedürftigen Menschen umgegangen wird. Ja, selbstverständlich, aber letztlich ist das sicher auch das Potenzial des inneren Schweinehunds von den Leuten, die das machen. Mhm. Aber maßgeblich, denke ich, ist das die Möglichkeit, die durch die Gesetze unterstützt werden. Natürlich, aber durch eine Aussage deinerseits könnte dieses ja alles aufgerollt werden und an die Öffentlichkeit gelangen. Ach, du glaubst doch nicht, dass das irgendjemand von der Stadtverwaltung, mittlerweile hohe Tiere, es gibt Korruptionsskandale in allen Städten mittlerweile. Ich glaube schon, wenn man da richtig an die Öffentlichkeit ginge, in Form einer Anzeige, dass das großen Wirbel auslösen würde. Und bin sicher, dass die Kollegen aus den politischen Redaktionen sich da was sehr... Was ist leichter, dir das zu erzählen jetzt? Ist mir klar. Tatsächlich eine breite Öffentlichkeit mit Namen und Gesicht zu gehen. Ist mir klar. Also da denke ich, da liegen erstmal auch welche zwischen, auch wenn ich durchaus deinen Appell verstehe, zum einen, und zum anderen mich selber auch so miserabel fühle, dass ich denke, ich war ein echtes Arsch, aber... Also der Hintergrund war, von dem, was ich gerade gesagt habe, dass du Gutes für die Menschen tun könntest und letztendlich dir selbst auch. Nämlich, dass du das, was du, den Mist, den du gebaut hast, könntest du jetzt wieder in gewisser Weise wieder gut machen, indem du dich äußerst. Ja, wenn ich wüsste, dass das für mich verjährt wäre, weißt du? Geh doch mal zum Anwalt. Lass dich doch mal beraten. Ich habe das noch nie jemandem erzählt. Ja, der Anwalt wird dich, damit kannst du genauso vertrauensvoll reden wie mit mir jetzt, mit ihm. Denk mal drüber nach. Ich fände es sehr beachtlich, wenn du es machen würdest. Und ich glaube, es wäre im Sinne von uns allen, wenn so etwas an die Öffentlichkeit wirklich gelangen würde. Ich weiß gar nicht, wie ich das machen sollte, Domian. Geh zu einem normalen Anwalt und lass dich einfach beraten. Denk mal drüber nach. Mach ich. Nathalie. Auf Wiederhören. Tschüss. Unser Thema heute Nacht, ich kriege es nicht über die Lippen. Und dazu hat angerufen Mike, und Mike ist 23 Jahre alt. Hallo Jürgen. Mike. Wie geht's dir? Gut. Ich hoffe dir auch. Ja, mir geht's beschissen. Dir geht's beschissen? Mir geht's beschissen, Jürgen. Und zwar ist mir vor rund 2,5 Monaten ungefähr was passiert, und zwar wollte ich einen sehr, sehr guten Freund von mir besuchen und mit dem halt was unternehmen, war zu dem Zeitpunkt noch nicht zu Hause, hab dann da mit der Mutter dieses Freundes gesessen und Kaffee getrunken, die ich halt auch schon, wie gesagt, von klein auf kenne, also ich kenne Kollegen schon seit über 15 Jahren, sind halt zusammen groß geworden, sind auch zusammen zur Schule gegangen. Also der Freund ist in deinem Alter, du bist 23, ja, genau, gerade. Der ist etwas älter. Ja. Und dann hat es sich halt irgendwie ergeben, weil der Freund noch nicht von der Arbeit zurück war. Wir saßen halt etwas länger, die Mutter und ich allein. Die Mutter ist auch alleinstehend sozusagen. Und dann hat sie mich halt, um es direkt raus zu sagen, ja, verführt. Ach Gott, der kleine 23-jährige Mike ist verführt worden. Ja gut, ich meine, dazu gehören natürlich immer zwei. Zumal das wollte ich damit ausdrücken. Ja, klar, sicher. Nein, aber also es ist nicht so gewesen, dass ich es irgendwie darauf angelegt hätte oder dass die Initiative von mir ausging. Also die Initiative ist von ihr ausgegangen? Ist ganz klar von ihr ausgegangen. Auf dem Sofa im Wohnzimmer? Ja, genau. Also wie weit ging es denn? Wir haben es miteinander getan. Wir haben es getrieben. Und ja gut, ich habe mich, wie gesagt, nicht gewehrt. Dazu gehören natürlich immer zwei. Wie alt ist die Frau? Lass mich nicht lügen, 46, 45, also irgendwie sowas in Mitte, Ende 40. Ist halt auch noch sehr attraktiv, was das Ganze natürlich für mich um einiges erleichtert hat. So, das ist jetzt passiert. Ja, das ist passiert. Und das nun ist das ja, würde man vielleicht so spontan sagen, noch nicht eine Katastrophe, ne? Doch, also für mich selber schon, weil man hat ja auch so ein bisschen seine moralischen Grundvorstellungen. Das ist nun mal einer meiner besten Freunde. Und ich habe es mit seiner Mutter getrieben. Also ist schon irgendwie, spricht schon ein bisschen... Also ich finde es spontan, mit Verlaub gesagt, weniger schlimm, als wenn du es mit seiner Freundin getrieben hättest. Obwohl diese Sache natürlich auch prekär ist, die du erzählst. Klar, also ist schon eine ganz heikle Situation auch für mich. Klar, natürlich. Zumal wir halt auch einen größeren Freundeskreis haben. Und ich da halt auch schon mit ein paar Freunden aus der Clique drüber gesprochen habe, hier mit Mayonelli und so. Und das Problem an der Sache ist halt einfach... Was mit Mayonelli? Was war das? Ja, ist ein Spitzname für einen Freund. Ach so. Es ist halt so, ich habe... Also du hast jetzt bei mir angerufen zum Thema, ich kriege es nicht über die Lippen. Genau. Ich interpretiere es jetzt so, dass du das nicht über die Lippen bekommst, deinem Freund gegenüber. Ganz genau. Und das Ganze wurmt mich halt sehr. Ich habe ein super schlechtes Gewissen ihm gegenüber. Hast du mit der Frau nochmal geredet danach? nicht mehr darüber, nee, wir, es, also wir haben wirklich tatsächlich beide so getan, als wäre nichts gewesen. Mhm. Ne? Und, was meinst du denn, wie dein Freund darauf reagiert? Du kennst ihn gut, du kannst ihn einschätzen. Ich kenne ihn sehr gut. Und nur es ist natürlich schwierig, irgendwie sich in so eine Situation reinzuversetzen. Dennoch hast du eine Einschätzung. Also ich denke, er wird darüber nicht sehr erfreut sein, ganz klar. Was spricht denn eigentlich dagegen? Ich meine, das ist jetzt passiert, es ist alles irgendwie unschön und du bist, so höre ich das aus deinen Worten raus, auch nicht willens, das nochmal zu wiederholen. Nee. Nee, auf keinen Fall, ne? Nee, auf gar keinen ja. Fall. Nun könnte man ja sagen, das ist irgendwie dumm gelaufen und wir machen einen Strich drunter und lassen das in der Verschwiegenheit versickern. Warum war das auch so geplant, ja, eigentlich. Aber? Sowohl von mir aus, als ich denke auch von seiner Mutter aus. Nur, ich habe wirklich, ich meine, so blöd, dass ich habe Gewissensbisse, Jürgen, das wurmt mich ohne Ende. Also von morgens bis abends, egal, ob ich bei der Arbeit bin oder... Also du hast schon das Bedürfnis, das deinem guten Freund eigentlich zu erzählen. Ja, also irgendwie schon und irgendwie nicht. Irgendwie denke ich, also bin ich mir ziemlich sicher, dass die Freundschaft daran zugrunde gehen wird. Meinst du? Ja, irgendwie, also... Also ich finde den Fall natürlich auch schon ziemlich heftig, aber dass dann die Freundschaft zugrunde gehen muss, verstehe ich eigentlich ehrlich gesagt nicht. Mich wundert auch, dass die Frau noch nicht zu dir gesagt hat, weil der muss das wiederum doch auch peinlich sein, wenn das vielleicht doch rauskommt, ihrem Sohn gegenüber, muss ihr das peinlich sein, oder? Ja, klar, natürlich muss ihr das auch peinlich sein. Das ist natürlich noch das kommt natürlich noch erschwerend hinzu, dass ich jetzt irgendwie sie nicht in die Pfanne hauen will, dass er irgendwie das familiäre Verhältnis zerstört wird, weil der Vater halt auch früh gestorben ist und die beiden eigentlich nur sich haben, einander jetzt so familiär. Also du meinst schon, dass die Freundschaft kaputt ginge? Zum einen das und zum anderen, wie gesagt, das Problem mit den beiden. Ich möchte zwischen den beiden nichts Also, machen. Dann finde ich den richtigen Weg, den allerbesten Weg, dass du den Mund jetzt hältst. Denn du musst jetzt zur Rande kommen. Ich finde es auch nicht so dramatisch schlimm. Aber ich trage das schon wochenlang mit mir rum, Jürgen. Ja. Das wurmt mich wirklich. Also, wenn du jetzt eine Straftat begangen hättest, wenn du dich an einem Kind vergriffen oder irgendwas, dann ist das ein ganz anderer Fall. Dieses ist moralisch ein bisschen heikel, was du da gemacht hast. Aber letztendlich finde ich es nicht schlimm. Und wenn so viel Gefahren bestehen, dass deine gute Freundschaft mit dem Jungen kaputt geht, dass die Frau vielleicht dann, dass du die bloßstellst, dann halt doch den Mund, sei jetzt auch ein Kerl, du hast es halt nun gemacht und nun sei ein Kerl und baue eine Mauer des Schweigens um dich auf. Ja gut, aber das ist natürlich nicht so einfach, das ist ähnlich, da gab es eine Situation damals, Freunde, die mich jetzt erkennen werden, wissen wie mit Viktor und Babak und Annette. Na ja, gut, das kennen wir jetzt nicht. Insider-Klamotten, genau. War halt was Ähnliches und die Sache ist halt einfach die, ich dachte natürlich auch, Mensch, ich behalte es für mich und dann ist gut und keiner erfährt was und alle sind glücklich. Was einer nicht weiß, macht einen nicht heil. Nur, ich kann das einfach nicht. Also, dann ist ja klar. Wenn du es absolut nicht kannst, dann sag es und nimm die Konsequenzen in Kauf. Ja, nicht jammern. Also, ja, aber fändest du es nicht schlimm, wenn dein bester Freund zu dir kommt? Ja. Würde mich auch umhauen. Aber wir haben jetzt die Fakten abgeklärt. Also es gibt nur diese beiden Möglichkeiten. Entweder hältst du dein schlechtes Gewissen aus oder du hältst aus, dass die Freundschaft kaputt geht und das alles irgendwie zerbricht. Ja, aber jetzt überleg mal, ich würde es glaube ich jetzt nicht sagen. Mike, ich habe dir meine Meinung gesagt. Ja. Mein Lieber. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute. Dankeschön, dir auch. Schönen Pulli an übrigens. Ja. Weiterhin alles Gute für die Schwärmer. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ja, jetzt glaube ich es nicht. Ich glaube es nicht. Ich lese ja immer hier auf meinem Computer den Namen und das Alter. Mehr weiß ich ja nicht von all den Leuten, die jetzt sich dann hier bei mir melden. Und hier lese ich einen Namen, das kann ich gar nicht glauben. Der heißt Domian. Der heißt Domian und ist 27 Jahre alt. Hi. Das ist richtig. Heißt du mit Vornamen Domian? Ich heiße mit Vornamen Domian, ja. Das kann aber nicht sein, dass du so ein Kind bist, das aufgrund dieser Sendung Domian getauft wurde. Ja, dazu bin ich leider ein bisschen alt. Ja, das ist richtig, ja. Ich bin insofern erstaunt, weil ich nicht wusste, dass man das auch ganz offiziell früher schon als Vorname gebraucht hat, dieses Wort Domian. Das ist auch in diesem Lande wohl nicht möglich. Aus welchem Lande kommst du denn? Polen. Aus Polen? Das ist aber auch noch eine komplizierte Geschichte. Das ist quasi eine Mischung aus dem Namen Damian und Dominik, ja? Ja. Dominik war dann mein Zwillingsbruder, der nach 3 Tagen nach der Geburt gestorben ist. Mhm. Und damit also seine Erinnerung in mir quasi weiterlebt, haben meine Eltern den Namen Domian für mich genommen. Ach so. So ist es entstanden. Ist das denn ein üblicher Name in Polen? Oder nein, ist das, nein. Es ist jetzt konstruiert worden für dich quasi. Ja. Als Erinnerung und an deinen Bruder halt. Richtig. Ja. So kann man sagen, ja. Jetzt unterhalten sich, das gab es auch noch nie hier, Domian und Domian. Ja, also ich heiße so mit Vornamen. Ich würde so gerne so mit Vornamen heißen. Ja, ich heiße nicht mit... auch die meisten mit Vornamen, mit Domian an. Darüber bin ich auch immer sehr froh. Warum? Weil ich meinen Vornamen Jürgen nicht sehr schön finde. Den finde ich ziemlich langweilig. Ach so, ja. Und daher mag ich das schon, wenn die Leute immer Domian zu mir sagen. Also ich bin auf die Sendung übrigens über diesen Schild da. Hm? Über dieses Schild. Das Schild, ja. Da hast du gedacht, das ist eine Sendung über mich, hast du da gedacht. Ja. Also ich lese Domian, das darf doch nicht wahr sein, ne? Lieber Domian, ja. Jetzt erzähl mir, das finde ich sehr lustig. Ja, sage mir bitte, warum du angerufen hast. Ich kriege es nicht über die Lippen. Ja, also folgendes, wie ich schon erwähnt hatte, kommen meine Eltern und ich aus Polen. Mhm. Wir leben hier seit 13 Jahren in Deutschland. Meine Eltern sind seit, so alt ich bin, seit 27 Jahren verheiratet. Eine intakte Familie, kann man wohl sagen. Eine glückliche Ehe. Und vor einem Jahr habe ich dann von einem Freund von mir erfahren, von einem schwulen Freund von mir erfahren, mit dem ich zusammen Musik in einer Band mache, dass also mein Vater sich heimlich mit Jungs auch trifft, beziehungsweise mit Männern, die um fast 20 Jahre jünger sind. Mhm. Wie hat dein Freund das rausgekriegt? Aus der sogenannten Szene. Hat man ihn gesehen, oder wie? Ja, genau. Als ich das gehört hatte, konnte ich das überhaupt nicht glauben. Ich dachte, dann will mich verarschen, will mir eins von Pferd erzählen, ich weiß es nicht. Holt dein Vater sich Stricher oder bandelt er einfach mit jungen Jungs an, mit jüngeren Männern halt? Aus der Szene quasi. Mhm. Also ich kenne mich da nicht so gut aus, weil ich ja selbst nicht schwul bin, aber er hat mir das dann so geschildert, wie das dann läuft. Und der Sache bin ich so ein bisschen nachgegangen und tatsächlich hat sich rausbekommen, dass es so nicht anders ist. Wie bist du der Sache nachgegangen? Hast du dich auch in die Schwulenszene bewegt? Nein. Nee, ich habe einen Detektiv dann ehrlich? Engagiert für 300 Mark, weil ich das einfach nicht glauben konnte. Hm? Und der hat alles bestätigt? Ja, er hat das bestätigt. Und nun ist es ja so, dass also meine Mutter von nichts weiß, mein Vater es tut, es aber nicht weiß, dass ich es weiß. So. Mhm. Nun läuft es in der Ehe alles toll, wunderbar. Ist das eine gute Ehe? Wirklich eine gute Ehe? Ja, ist es. Du hast es gerade so gesagt, aber jetzt, nachdem du das weißt, sieht man vielleicht einige Dinge anders. Du würdest nach wie vor sagen, es ist eine gute Ehe. Eben. Kann ja auch sein. Das ist auch mein Problem, weißt du? Ich hatte oft so Situationen, wo ich mir gedacht habe, jetzt sprichst du ihn an oder du sagst es deiner Mutter, weil sie das Recht hat, das zu erfahren, weißt du? Aber in dem Moment denke ich mir, scheiße, was ist, wenn wenn das Ganze dann kaputt geht? Weißt du? Also außer dem Detektiv und deinem Freund und wir jetzt, weiß das niemand? Ja. Hat dein Vater dauerhafte Beziehungen? Hat er einen richtigen Lover irgendwo? Oder sind das nur immer so Sexgeschichten? Schnelle Sexgeschichten. Es sind wohl, also ich habe dann rausbekommen, das sind da meistens 3-4 Stunden. Da kann also nichts Großes entstehen. Es wird sich wohl nur um Sex handeln. Wo treibt er es denn dann mit den Jungs? Also er hat es mir so beschrieben, entweder mieten die ein Hotel. Mhm. Also es gibt Stundenhotels und etliches. Oder in der Szene gibt es neben Darkrooms auch hat er mir erzählt, also mein Kumpel, das so Räume, so Zimmer, wo man auch gehen kann. Also, also in Darkrooms, vielleicht treibt er sich auch in irgendwelchen Cruising-Parks rum, kann auch sein. Also ich kenne mich da überhaupt nicht. Ich weiß nur, dass es eben so ist und ich meine... Als du das erfahren hast, gab es da in dir so ein Gefühl des Ekels, der Empörung oder war einfach der Unglauben dominant? Ich habe es erstmal nicht geglaubt. Ich dachte erstmal, da möchte mir jemand irgendetwas erzählen, einen Witz reißen, sonst was. Und ich meine, das Unglaubliche besteht für mich darin, dass noch vor, sagen wir mal, 3-4 Jahren, als wir so im Fernsehen mal gesehen haben, wie sich zwei Männer geküsst haben, mein Vater sich umgedreht hat und gesagt hat, also das kann ich mir nicht angucken und etliches. Das sind die Schlimmsten. Ich könnte mir fast vorstellen, ich weiß nicht, ob dein Vater jetzt so drauf ist, aber ich weiß, dass oft solche Leute so drauf sind, wenn du jetzt auch schwul geworden wärst, dass der vielleicht ein Riesenterz gemacht hätte. Und dass der vielleicht im Kreise seiner Kumpels bei der Arbeit oder im Verwandtenkreis über Schwule auch herzieht. Ja, das kann ich mir, das denke ich mir nämlich langsam auch. Das sind die ätzendsten Leute eigentlich. Na, aber weißt du, ich meine, er ist ein ganz lieber Vater und ganz, ganz lieber Ehemann. Ich, das ist ein krasses Gehen teilweise. Mhm. Ich kann es nicht verstehen. Also, habe ich dich gerade so richtig verstanden, dass es dir schon schwer fällt, das für dich zu behalten und nicht deine Familie und sprich auch deinen Vater daraufhin anzusprechen? Richtig. Mhm. Das ist also nicht. Also ich würde an deiner Stelle niemals die Mutter direkt ansprechen. Ja, das weil ich auch nicht. Da habe ich ein ungutes Gefühl bei. Ja. Was ich in Ordnung fände, wenn du das gar nicht anders kannst, dass du ihn unter vier Augen daraufhin ansprichst. Ja. Und dir einfach mal dieses Leben erklären lässt. Genau. Das finde ich in Ordnung. Also ich würde es, wenn ich Sohn wäre, in deiner Rolle, würde ich das machen. Ja, das würde ich machen. Ja, das Problem besteht darin, dass wenn ich mit ihm in einem Raum bin, ich kann es nicht beschreiben, es passt eben wie das Thema. Jetzt eben heißt, ich bringe es nicht rüber. Mhm. Ich weiß nicht, wie ich es anspreche. Hast du schon so Anläufe unternommen, das zu machen? Ja, aber das ist dann meistens nach den zwei, drei Worten dann verblasst und es ist deswegen ganz schwer. Aber ich kann es mit mir auch, glaube ich, nicht viel länger so tragen, weil ich verstehe es eben nicht. Ich verstehe nicht, was das soll, dieses Doppelleben. Ja, also es ist natürlich ein schlimmer und ganz ein ganz schlimmer Betrug deiner Mutter gegenüber. Ja, das sowieso. Ein ganz schlimmer Betrug. Und ich kann solche Männer auch nicht verstehen, die so leben. Also eine Ehe führen und es ist so unehrlich und das hat natürlich auch eine schlimme Wirkung letztendlich auf deinen Vater, weil dein Vater ist auch kein gerader Mensch dadurch, ne? Na, natürlich. Er ist verspannt und er führt ein Doppelleben und es ist alles nicht gut für ihn auch. Nee, also er kann es gut tarnen, er kann es mit Sportverein oder mit sonst was immer sonst erklären, aber... Wie alt ist dein Vater jetzt? 53 wird er. 53, Und wer weiß, wie lange das schon geht? Ja, nein, also seit einem Jahr weiß ich, sagen wir mal so. Vielleicht geht es seit 30 Jahren so, wer weiß. Gott weiß, also ich weiß es nicht. Mhm. Aber es ist erstaunlich, man kennt den, also ich, wie gesagt, seit 26 Jahren dachte ich, das ist der perfekte Ehemann, der perfekte Vater. Mhm. Ist er für mich auch, ich würde mich niemals beschweren. Er hat dich immer gut behandelt. Ja, natürlich. Mhm. Beschreibe mir doch bitte noch dieses Gefühl. Vor was hast du eigentlich Angst, es ihm zu sagen? Warum kriegst du es nicht über die Lippen? Weil, ja, soll ich sagen, jemand, der, also er, geht jeden Sonntag in die Kirche, ist also erst katholisch wieder in Polen gewesen, bin ich nicht mehr, und streitet damit das ab, was er dann hinter verschlossenen Türen treibt ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, wenn ich ihn anspreche, da schreit er mich an, so was denkst du dir für Sachen aus oder sonst was. Du musst es natürlich gleich präzise sagen, du musst es mit dem Detektiv erzählen und ein paar Facts auch nennen, damit er sofort kapiert, dass du wirklich Bescheid weißt und dass es nicht nur ein Bluff ist oder so. Das Problem besteht darin, dass ich auch so ein bisschen nicht möchte, beziehungsweise nein, ich möchte natürlich nicht, dass das Verhältnis zwischen uns irgendwie... Ja, das Verhältnis wird natürlich radikal sich verändern. Ja, deswegen. Ja, aber wer weiß, vielleicht kann sich das sogar noch verdichten, das Verhältnis, wenn du eine wirklich Vertrauensperson wirst, könnte ja sein. Okay, das wäre natürlich die andere, ja, das würde ich hoffen. Also, lieber Namensvetter. Das ist schön. Lieber Domian. Übrigens, meine Familie kommt aus Westpreußen. Aus Westpreußen, das ist schön. Also in der Nähe von Danzig. Ach so, naja, wir kommen aus Oberschlesien. Aus Oberschlesien, ja. Noch ein Hinweis für alle Domian-Fans. Ja. Wie man am besten die Sendung genießen kann. Ja. Man schaltet den Fernseher ein und eins live gleichzeitig. Man nehme Kopfhörer, dann hast du die perfekte visuelle und optische Domian-Sendung. Und die perfekte akustische Begleiterscheinung. Genau, mach ich immer. Kopfhörer und Fernseher an. Das können nur die Leute machen, die in Nordrhein-Westfalen wohnen. Die anderen empfangen das ja nicht im Radio. Ach ja, habe ich vergessen. Aber es war ein sehr interessanter und netter Tipp. Ja. Lieber Domian, mach mal zu und ich würde mit dir auch gerne nochmal reden. Das ist eine spannende Geschichte, wie dein Vater, wenn du ihn ansprichst, wie er reagiert hat. Dann melde dich doch irgendwann nochmal bei mir. Kann ich noch anrufen? Ja, natürlich. Wir werden uns alle an dich erinnern mit so einem doch eher ungewöhnlichen Namen. Das ist schön. Tschüss, Domian. Alles Liebe. Tschüss. Danke, tschüss. 1.34 Uhr und 47 Sekunden. Und jetzt machen wir Päuschen. 1.36 Uhr, 8 Sekunden. Hier ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Und heute Nacht heißt unser Thema: Ich kriege es nicht über die Lippen. Ich kann es nicht aussprechen. Ich traue mich nicht, es zu sagen. Es ist, könnte ein Geständnis sein, ein Geheimnis, etwas, was ihr vielleicht schon sehr lange mit euch herumtragt. Wenn ihr es vielleicht doch über die Lippen bekommt, hier bei mir, quasi ganz anonym, dann versucht mal hier diese Nummer zu wählen und versucht durchzukommen. 0180 5678 111 und die Faxnummer 0180 5678 110. Brenda ist jetzt an der Leitung. Brenda, 40 Jahre alt. Ja, hi. Schönen guten Morgen. Oder guten Morgen. Ja. Was kriegst du nicht über die Lippen? Ich kann nicht zum, Einwohner, nicht Meldeamt gehen. Einwohnermeldeamt, ja. Nee. Für Ausländer. Einen Ausländerbüro gehen und sagen, dass ich seit über 20 Jahren illegal in Deutschland lebe. Mhm. Und die Sprache eigentlich sehr gut verstehe. Und, auch sehr gut sprichst. Ja. Perfekt sozusagen. Woher kommst du? Aus welchem Land? Bitte? Woher kommst du? Ich bin in Deutschland geboren. Du bist in Deutschland geboren? Ja. Dann verstehe ich das alles überhaupt nicht. Das kann man auch nicht so einfach verstehen. Erklär uns mal auf. Pass auf. Also beide Eltern sind Ausländer. Mhm. Und die Deutschen sagen ausländische Eltern, ausländisches Kind. Mhm. Ich verstehe, natürlich, ja. Ja, und ich wurde adoptiert. Mhm. Die Adoption wurde aufgelöst. Das ist wahrscheinlich die einzigste der Bundesrepublik, die so aufgelöst wurde, wo nämlich die Mutter, sprich meine Mutter, das Sorgerecht wiederkriegte, als ich minderjährig war. Mhm. Sie war aber eine Ausländerin. Mhm. Kompliziert. Hat auch keiner mitgekriegt. Welche Nationalität waren oder sind deine Eltern? Sind sie? Ja. Sie sind Amerikaner. Amerikaner? Mhm. Ja, und dann hat Frau Brenda als Frau Mickey Maus bei verschiedenen Büros angerufen und gefragt, wie sich die Sache darstellt. Mhm. Und dann haben die mir die Auskunft gegeben. Wir jagen sie jetzt zur Botschaft. Mhm. Und dort werden sie ein Visum beantragen. Mhm. Und sofort ausreisen. Mhm. Oder aber. Und wenn das nicht der Fall ist, dann kommen sie nochmal zurück. Und dann werden wir gucken, dass sie eine Aufenthaltsgenehmigung bekommen. Mhm. Die muss aber dann von ihrem Mann gegengezeichnet werden. Ein halbes Jahr oder nochmal ein halbes Jahr. Mhm. Immer nochmal ein Stempel in Pass. Mhm. Ne? So, ich meine, fände ich ja irgendwo noch ganz lustig. Also. Mhm. Es ist sehr kompliziert. Also ich muss mich jetzt sehr bemühen, das einigermaßen nachzuvollziehen. Ich kann es fast nicht nachvollziehen. Ja, ich merke schon. Heißt das, dass du seit 20 Jahren keinen Pass hast? Doch. Was für einen Pass hast du? Deutschen. Einen deutschen? Ja. Dann verstehe ich es jetzt überhaupt nicht mehr. Ja, das ist das Verheerende. Sobald ich da wäre, wird er sofort eingezogen. Mhm. Wir haben das durch die, wie gesagt, durch das Rumtelefonieren und dergleichen uns halt erkundigt. Also wenn du jetzt zu der Behörde gehen würdest, dann würde der Pass eingezogen? Ja, warum? Ich bin keine Deutsche, ja. Für die Deutschen bin ich keine Deutsche. Aber wenn du doch einen Pass hast, bist du eine Deutsche. Ja, weil die Deutschen, das eine Gespräch, wo die Frau erzählte, es wie ein Feldbrand, dass die alte Leute ausgenutzt werden und dergleichen. Ich denke, dass das keine besondere Sache ist in Deutschland. Ne? Okay, lassen wir das Thema mal. Oft, ne? Also, nochmal gefragt, du hast einen deutschen Pass, bist aber keine Deutsche. Mhm. Wie hast du denn dann diesen Pass überhaupt bekommen? Ja, durch die Deutschen. Nee, das ist mir jetzt zu verwirrend. Das verstehe ich alles nicht. Also, die gehen davon aus, dass bei Geburt, bei der Adoption, eine Staatsbürgerschaft in Deutsche bestand. Als die Adoption aber aufgehoben wurde, war ja eine Ausländerin dran. Mhm. Und da hat sich alles rechtlich geändert. Da hätte man eine Einbürgerung mit allem Memorium machen müssen. Mhm. Haben die nicht gemacht. Mhm. Ich war minderjährig, es war ein Amt zuständig. Es hat sich quasi überhaupt gar keiner gekümmert. Was würde mit dir passieren, wenn du jetzt zum Amt gehen würdest? Der Pass wurde eingezogen und du müsstest ausreisen. Wohin? Nee, nicht ausreisen. Die würden mich zum Konsulat, von einem Konsulat zum anderen schicken. Und dann wieder zurück. Und amerikanisches Konsulat. Ja, genau. Mhm. Und die Amerikaner sagen, nee, sie sind hier nicht geboren. Ihr Vater wird nicht akzeptiert. Das heißt, du wärst staatenlos quasi. Exakt. Ich habe schwebende Staatenlosigkeit. Und das seit einigen... Und du hast dich immer so durchlaviert durchs Leben. Nein, mir ist das erst seit wenigen Monaten sehr bewusst, seitdem ich an meinem Buch schreibe und probiere, das rauszukriegen. Wie soll es jetzt weitergehen? Tja, das ist eine gute Frage. Mhm. Also das ist ja so kompliziert, dass ich natürlich null Ahnung habe, wie du das irgendwie jetzt legal geschickt machen könntest. Also ich kann dich trösten, wirklich. Also ich steige da selber zum Teil nur mit viel Information durch. Mhm. Und ich denke mir, das ist einfach für die ganze Familie sehr belastend. Mhm. Ne? Also irgendwann werde ich diesen Weg gehen müssen, ob ich will oder nicht. Mhm. Wir haben ja den einen oder anderen sehr schlauen Juristen auch, der diese Sendung verfolgt, der sich auch in solchen Spezialfragen vielleicht auskennt. Ja, ich habe einen Juristen gesprochen. Ja, ich könnte dir höchstens anbieten, wenn sich jemand bei uns meldet, der sich in dem Gebiet sehr gut auskennt, dass wir einfach einen Kontakt mit dir herstellen. Ja, also der Jurist, mit dem ich gesprochen habe, der hat gesagt, die Biografie von mir muss komplett aufgezeichnet werden. Mhm. Komplett. Und dann wird die ganze Kiste rückgängig gemacht. Also sehr kompliziert. Ich kann dir nur wünschen... Die Adoption wird einfach wieder... Ich werde wieder Adoptivkind. Ist ja auch ein schönes Gefühl. Bitte? Das ist ja dann auch ein schönes Gefühl. Och, ich finde dich unheimlich toll. Also kurz vor 40 mal wieder von Leuten, die mich nie haben wollten. Also liebe Brenda, das haben wir natürlich jetzt nicht richtig verstanden. Aber wir erahnen alle, dass du da wirklich in einer üblen Situation bist. Nämlich staatenlos zu sein, ist nur wirklich nicht erstrebenswert. Mhm. Wie gesagt, wenn sich jemand bei uns meldet, machen wir einen Kontakt. Und dir drücke ich die Daumen, dass es irgendwie geregelt wird, wie auch immer. Alles Danke. Gute. Ja, doch. Tschüss Brenda. Tschüss. Mike, 32 Jahre alt. Hallo, guten Morgen, Domian. Schönen guten Morgen, Mike. Ja, ich bin 32, seit 12 Jahren verheiratet. Und bei mir kann man sagen, ich traue mich nicht mehr, das zu sagen. Weil ich habe meine Frau öfters darauf angesprochen, wenn sie ihre Tageperiode hat, mir vielleicht mal per Hand oder per Mund mich zu befriedigen. Mhm. Und ja, sie tut's nicht, sie will's nicht, sie lehnt das aber auch nicht ab. Also du willst nicht mit deiner Frau schlafen, wenn sie ihre Tage hat? Nein. Warum nicht? Das haben wir gemacht in jungen Zeiten, will ich mal sagen, wo wir beide noch jung waren, aber heute, ich denke, muss das doch nicht mehr sein. Ekelt es dich? Indirekt. Was heißt indirekt? Mit Kondom weniger. Mhm. Also ohne Kondom auf nackte Haut findest du es eher unästhetisch? Ja, ja. Mhm. Hast du es ihr so klar auch gesagt schon? Nee. Nee. Aber du hast ihr schon deinen Widerwillen etwas signalisiert, dass du es eigentlich nicht möchtest? Ja, wir kamen eigentlich nie auf das Thema während der, jetzt nach längerem Zusammensein, dass wir da gesagt haben, während der Periode zusammen zu schlafen. Mhm. Da kam man eigentlich nie drauf. Mhm. Aber du hast ihr angedeutet, dass du es lieber dann per Hand oder per Mund hättest. Ja, mhm. Weil es auch ansonsten wenig ist. Ich denke mal, jede zweite Woche oder nur am Wochenende, alle zweite Woche, das ist mir doch zu wenig. Mhm. Mhm. Ich habe es ja auch gesagt und wenn ich sie dann drauf anspreche, sage, Schatz, heute Abend, ja, dann kommt sie sich überfordert vor, dräng mich nicht und da weiß ich selber nicht mehr weiter. Ich versuche ihr zu helfen, wir haben 5 Kinder, aber... Du kriegst das nicht über die Lippen, es ihr so klar zu sagen, weil du Angst hast, sie zu verletzen. Ja. Was man ja auch verstehen kann. Aber ich kann dich auch gut verstehen. Ich möchte sie nicht bedrängen auf der einen Seite, aber... Ich kann nicht nur noch warten. Mhm. Ich möchte aber auch nicht fremd gehen. Mhm. Vielleicht wäre es schon richtig, Mike, wenn du dir doch noch mal einen kleinen Ruck geben würdest und es ihr und es doch über die Lippen bringen würdest. Eben vielleicht nicht so ganz, ganz krass, wie ich es hier gerade formuliert habe, dass du dich dafür ekelst und weiß ich was, sondern in einer vielleicht netter, eingepackteren Form. Das würde euch beiden ja doch dann sehr dienlich sein, wenn ihr da euch ein bisschen besser verstehen würdet und euch annähern könntet. Ja, wir verstehen uns eigentlich ganz prima, aber wie gesagt, ich möchte eben öfter Sex wie sie. Äußere ich mich dazu, fühlt sie sich bedrängt, sage ich nichts. sagt sie, was hast du denn? Also es ist jetzt nicht nur das Problem, dass du nicht mit ihr schlafen möchtest, wenn sie ihre Tage hat, sondern du möchtest im Prinzip generell mehr Sex von ihr. Richtig, genau. Schwieriges Problem. 5 Kinder, so lange verheiratet, und wenn sie das nicht möchte, wenn sie kein Bedürfnis danach hat und dazu hat, schwierig, schwierig. Aber das geht nur zu lösen oder Klarheit zu finden, indem man das sagt. Glaub's mir. Wenn du dir nur Gedanken machst und dich zurückziehst und darüber grübelst, bringt das überhaupt gar nichts. Eben. Ich glaube, dass es wirklich der beste, allerbeste Weg ist, wenn es auch peinlich ist oder wenn du dich auch ein bisschen schämst oder Angst hast, sie zu verletzen, sprecht es erstmal richtig offen aus miteinander. Dann weißt du, woran du bist, und sie weiß richtig, woran sie ist. Das ist, glaube ich, mit Sicherheit der richtige Weg. Ja, aber wie gesagt, wenn ich sage, ich möchte heute Abend mal mit dir allein sein oder ich habe Lust auf dich, und wie ich es auch sage, egal wie, in welcher Form, wie auch immer. Ja gut, dann sagt sie nein, und das war's dann aber auch. Ne? Ihr redet ja nicht richtig miteinander darüber dann. Doch. Ja, wie begründet sie das denn dann? Ich habe ja auch offen und ehrlich vor ein paar Wochen meine Meinung gesagt, richtig hart gesagt, also Klartext geredet, und habe gesagt, mein Gott, Haare waschen tust du jeden Tag, jetzt verdammt nochmal geh dich duschen. Weil sie hat ja mal den Wunsch geäußert, nicht nur auf Anmeldung mit mir zu schlafen, sondern auch mal spontan. Und da habe ich gesagt, gut, nichts dagegen, aber ich weiß auch nicht, wenn sie sich nur einmal die Woche duschen tut, traue ich mich da auch nicht dran. Und das habe ich ja auch gesagt. Kann ich auch gut verstehen. Ja. Wie, deine Frau duscht sich nur einmal in der Woche? Wie seid ihr denn drauf? Tja, sie das ist dann nicht halt nur den Haushalt. Na gut, aber gerade wenn man im Haushalt arbeitet, sollte man sich doch nun öfters waschen. Vielleicht noch mehr, als wenn man nicht so viel körperlich arbeitet. Ja, aber das traue ich mich wiederum nicht, ihr zu sagen. Musst du aber. Musst du aber, sonst kommt es dir ja auch irgendwann mal hoch. Also... Ja. Da würde ich die Frau auch nicht gerne anfassen wollen, wenn die nur einmal duscht in der Woche. Wie soll ich ihr das sagen? Ja, du, ganz einfach, indem du ihr sagst, dass du das nicht gerade sehr attraktiv findest, wenn sie stinkt. Ja, so ist es doch. Direkt stinken ist... Naja, gut, aber wenn sie halt nicht... du möchtest eine frisch duftende Frau haben und sie möchte einen frisch duftenden Mann haben, ist ja auch völlig in Ordnung. Und das kann man schon sagen, das finde ich aber schon. Aber sie ist da ziemlich, ich würde mal sagen, kindlich drin, gleich eingeschnappt. Ja, das muss sie aushalten. Ich wollte ja gerade noch was sagen, wenn ihr das beide nicht so geregelt bekommt, besteht auch nur die Möglichkeit, ich weiß nicht, ob ihr so drauf seid, um sowas in Kauf, in Anspruch nehmen wollt, ihr könntet ja auch mal ein paar Stunden mal zu einer Paarberatung gehen. Hast du da mal drüber nachgedacht? Weißt du, dass es sowas gibt? Ich, ja, über Eheberatung. Eheberatung. Etc. Ja, sicher. Aber ich weiß nicht, ob ich meine Frau dazu kriegen würde. Nee, du kannst ja erst mal alleine versuchen. Und dann, wenn das nicht funktioniert, kannst du ihr erklären, dass du einfach unzufrieden bist mit der Situation und das dann als nächstes vorschlagen. Und wenn sie das immer noch abstreitet, dann muss man weitersehen. Dann ist sie wirklich ziemlich zu. Ja, ist das gleiche Ehe- und Partnerberatung? Ja, ich denke schon, da kann man sich auch kundig machen. Ich könnte dir aber auch gleich nochmal meine Psychologin geben, die kann dir dann noch ein paar gute Infos rüber vermitteln. Machen wir es mal so. Genau, dann leg mal auf und die Elke ruft dich gleich nochmal an, lieber Mike. Okay. Und bestehe darauf, dass sie duscht. Kauf ihr ein ordentliches Stück Seife. Alles klar. Tschüss. Ich danke dir. Super Tschüss. Sendung. Tschüss, mach's gut. Dankeschön, tschüss. Andrea, 30 Jahre alt. Ja, hallo. Ich grüße dich. Ja. Ich kriege es nicht über die Lippen. Ja. Was denn? Ich bin Messi. Ach du lieber Gott. Messi sind die Menschen, die nur Unordnung verbreiten. Richtig. Und die im Chaos irgendwie untergehen. Ja, genau. Und was kriegst du nicht über die Lippen? Ich hab's bis vor kurzer Zeit nicht über die Lippen gebracht. Den anderen Menschen das zu gestehen. Genau. Also aber die haben das wahrscheinlich alle gesehen, ne, dass du so drauf bist. Nee, hat überhaupt keiner gemerkt. Ehrlich, wusste nicht? Keiner. Es wusste keiner. Es wurde ziemlich öffentlich gemacht. Ich war verreist. Und es sammelten sich etliche Fliegen an meinem Fenster. Und die Nachbarn haben dann also beim Gesundheitsamt angerufen und bei der Hausverwaltung. Und meine Wohnung wurde eröffnet. Also es war der Horror schlechthin. Was haben die armen Menschen denn vorgefunden? Chaos, absolutes Chaos und absoluten Dreck, kann ich heute so sagen. Verwesendes Fleisch, Reste, Essensreste. Unter anderem auch, ja. Daher die Fliegen. Genau. Unglaublicher Gestank. Nicht unbedingt, also nicht so streng, sag ich mal. Müll im Wohnzimmer? Auch. Auch. Du hast Müll im Wohnzimmer gehabt? Ja. Also richtig ganz schlimm und ganz furchtbar. Und ich wusste auch eigentlich überhaupt nicht, wie ich da rauskommen soll. Also weil gestört hat es mich schon immer. Mhm. Ich habe auch immer versucht, also da rauszukommen. Beschreibe uns diese Wohnung noch ein bisschen. Also Müll im Wohnzimmer. Wie sah es denn in der Küche aus? Also ich konnte nicht mehr kochen unter Umständen. Warum? Naja, weil ich überhaupt keine Schirme mehr hatte, war dann irgendwie sauber gewesen. Also da lag Geschirr, dreckiges Geschirr rum von vor 4 Monaten. So ungefähr, ja. Mhm. Und also ich habe es dann immer mal so zwischendurch geschafft, aufzuräumen, sauber zu machen in so einem Putzwahn, weil also weil ich eben an mir festgestellt habe, ich bin halt auch Perfektionist. Mhm. Das ist oft bei Messis so, ja. Dass sie auf der einen Seite sehr perfektionistisch drauf sind, auf der anderen Seite es aber überhaupt nicht geregelt kriegen. Ne? Genau. Wie sah das Badezimmer aus? Nur schmutzige Wäsche. Mhm. Und ja. Also nichts gemacht, ne? Es lag halt alles rum. Mhm. Also dadurch. Aber so an der Kleidung, wenn du rausgegangen bist, konnte man es dir nicht ansehen. Nee. Die war immer korrekt und sauber. Immer. Was für ein Müll lag denn im Wohnzimmer? Alles, was man so gebraucht hat. Also Joghurtbecher. Alles, ja. Mhm. Kartoffelschalen. Alles rum. Es lag alles, also Kartoffelschalen lagen nur nicht im Wohnzimmer. Mhm. Die lagen dann doch schon noch in der Küche. Mhm. Und ab und an habe ich es einfach auch geschafft, mal den Müll runterzubringen. Mhm. Aber es war mir dann auch peinlich, mit einer Mülltüte runterzugehen. Warum? Weil ich immer das Gefühl gehabt habe, jetzt sehen das andere. Andere sehen, dass ich Müll runterbringe. Aber alle Menschen, vollkommen blöd. Auch ich trage bisweilen Müll runter. Ja, also vollkommen logisch. Aber da denkt man irgendwie vollkommen irrational. Ja. Und ich habe auch... nie jemand in meine Wohnung gelassen. Also es wusste wirklich auch überhaupt keiner. Kann ich auch fast nachvollziehen, dass du keinen in deine Wohnung gelassen hast. Also, Chaos in der Wohnung. Ja. Oberchaos. Dann hat man die Wohnung aufgebrochen und die Leute haben fast einen Schlag bekommen, nachdem die das gesehen haben. Wie ging es dann weiter? Ich bin aus dem Urlaub wiedergekommen und hat natürlich, also war oberpeinlich. Mhm. Und dazu muss ich sagen, was ja noch viel, viel schlimmer dazu kommt, ich habe 2 Kinder. Mhm. Die auch in der Wohnung gewohnt haben mit dir? Die auch in dieser Wohnung gewohnt haben. Da hört der Spaß dann auf, ne? Wie alt sind die Kinder? Die sind 11 und 12. Mhm. Und also mein schlechtes Gewissen plagt mich von vorne bis hinten. Und also haben die Leute denn diese Wohnung erstmal ausgemistet? Die nee, da, überhaupt nicht. Nee, du bist nach Hause gekommen und saßt wieder im Chaos. Und ich habe wieder im Chaos gesessen. Mhm. Aber was mein Glück einfach war, ich bin heute meinen Nachbarn dankbar, ja, muss ich heute wirklich so sagen. Weil, also erstens habe ich wirklich gedacht, ich krieg von der Polizei als erstes eine Anzeige wegen Kindesmisshandlung. Mhm, mh. Weil ich habe es einfach mal so gesehen. Mhm, mh. Und also die Polizei, ich musste mir bei der Polizei einen Schlüssel abholen für meine Wohnung. Mhm. Und die guckte mich bloß ganz mitleidig an und bin dann sofort zum Jugendamt gegangen. Mhm. Und die haben mir sofort, ohne Vorwürfe, ohne mich runterzumachen, mir ihre Hilfe angeboten. In welcher Form? In der Form, dass ich jetzt eine Familienhelferin bekomme. Mhm. Also, wo sie gesagt haben, die wissen... Aber wie wär's denn mal, wenn du selbst was an dir veränderst und vielleicht eine Therapie machst oder irgendwie Hilfe suchst? Also, das mit Sicherheit. Also, ich gehe auch zu einer Selbsthilfegruppe. Mhm. Ah ja. Mhm. Und, also, es hat sich auch in der Zeit ganz, ganz viel bei mir getan. Mhm. Und, also, das war so ein Ding, was du damals nicht über die Lippen bekommen hast. Genau. Das wussten dann auch ganz, ganz wenige Leute. Also, ich sage mal, ich erzähle es heute auch nicht dem Zeitungsmann an der Ecke. Nee. Aber mein intimer Umkreis, dem habe ich es einfach dann auch erzählt. Mhm. Und ich bin auch, also zum Beispiel damals, wo das eben Feuerfallen war, bin ich nur nachts in meine Wohnung gegangen, weil mir das so peinlich vor den Nachbarn gewesen ist. Die hatten das damals, das habe ich richtig verstanden, ne? Aufgebrochen, weil die gedacht haben, da ist irgendwas, stimmt was nicht. Ne? Genau. Ja. Also, ein Messi. So nennt man das ja. Das ist ja so, so eine neue Mode-Begrifflichkeit. Ja, aber dadurch hatte das Kind auch einen Namen, ne? Und ich habe einfach auch ein bisschen Angst gehabt, zur Selbsthilfegruppe zu gehen, weil ich einfach dachte, also da hängen einfach nur diese ganz asozialen Leute. Aber das sind nicht asoziale Leute. Nee, überhaupt nicht. Aber so habe ich mich auch selbst gesehen. Du hast jetzt den Eindruck, es geht bergauf. Ja, 100%. Darüber freuen wir uns alle. Und ich drücke dir den Daumen, dass es weiter bergauf geht und dass da mal richtig Ordnung herrscht bei dir. Ja, das hoffe ich. Alles Gute. Ja, tschüss, Andrea. Tschüss. Nach Andrea kommt noch Andreas. Und der ist 31. Richtig. Hi. Hi. Andreas, was ist denn bei dir, was du nicht über die Lippen bekommst? Bei mir, was nicht auf Lippen gekommen ist. Na, bitte ans Telefon gehen. So, besser? Ja. Gut. Dass wenn ich erstmal mit einer Frau schlafe, nichts empfinde. Nichts empfindest? Nichts empfinde. Mhm. Also ich kann es zwar machen, aber keine Gefühle dabei. Überhaupt keine? Überhaupt keine. Auch kein Orgasmusgefühl am Ende dann? Nein. Kommt es denn überhaupt zum Orgasmus? Zur Ejakulation. Das ja. Aber du empfindest dabei gar nichts? Nein. Ach. Ich spür's auch nicht oder sowas, wenn es. Ach. Nur wenn es da ist, klar, das ist dann feuchter Glitschiger, klar. Mhm. Das habe ich noch nie gehört. Also du schläfst mit einer Frau, du kommst zum Orgasmus, also zum Samenerguss? Richtig. Aber du empfindest nichts dabei? Nein. Gar nichts. Und du kriegst auch gar nicht mit letztendlich, dass es zum Samenerguss kommt, sei denn du siehst es oder fühlst es. Klar, das fühlt man ja dann, klar. Mhm. Ist das nur, wenn du eine Frau neu kennengelernt hast? Nö. Wie immer? Das ist immer, ja, seit 11 Jahren. Vorher, und vorher, vor den 11 Jahren? Da war es normal. Und was ist da passiert, dass es plötzlich anders wurde? Ja, bei mir ist es so, wie es auch hinterher vom Arzt bestätigt wurde, dass es beim Kampfsport passiert ist. Also es ist eine körperliche Ursache, es ist ein Nerv kaputt oder zerstört oder beschädigt? Ja, mehrere. Mehrere? Beim Kampfsport? Beim Kampfsport ist das passiert. Was hast du für eine Verletzung davon getragen? Ja, damals kann ich nur so sagen, wie es mal passiert war. Mhm. Das war also ein Tritt, der demmaßen, danach war ich auch ein bisschen ohnmächtig. Mhm. Also so wie sie sagten, so eine Viertelstunde, 20 Minuten. Mhm. Ja, und als ich danach wieder wach wurde oder sowas, ne, habe ich natürlich arge Schmerzen gehabt. Mhm. Also wochenlang mit auf Toilette gehen und so weiter. Mhm. Aber also danach oder so habe ich das auch gar nicht weiter bemerkt. Der Tritt war in die entsprechende Region. Ja, aber volle Kanne. Mhm. Heißt das denn auch, dass du auch beim Onanieren nichts empfindest? Ja, das mache ich ja so. Das machst du gar nicht. Warum auch dann, ne? Nee, das. Und du bekommst es nicht über Lippen, den Frauen das zu erzählen? Nee. Wie, seit 11 Jahren weiß das keine Frau? Nö. Hast du eine feste Beziehung? Ja, gehabt. Wie lange? Vor meinen letzten 3 Jahre. 3 Jahre? Du hast 3 Jahre mit der Frau zusammengelebt und die wusste nicht, dass du nichts beim Sex empfindest? Nee. Klar, sie sind ja auseinandergegangen, logisch. Also ist es so, dass du generell dann gar nichts beim Sex empfindest? Oder, weiß ich jetzt, wenn du zärtlich dort gestreichelt wirst, so, dass dir das schon gefällt? Nein, Zärtlichkeiten, ja klar. Das nur ja. Halt nicht in, sagen wir, in der Region. Mhm. Also Region heißt der gesamte Penisbereich. Richtig. Auch der Hodensack ist auch unempfindlich? Auch, ja klar. Warum kriegst du das nicht über die Lippen? Ja, weil das einfach nicht geht. Ich kann ja nicht sagen, pass mal auf oder so, wir schlafen jetzt miteinander und ich empfinde nichts. Ja gut, aber wenn ich doch 3 Jahre mit einer Person zusammen bin und in Liebe mit dieser Person verbunden bin, dann gehört das doch dazu, dass man so etwas, ja. So, dass man das doch dem anderen sagen muss. Das geht nicht. Warum nicht? Ja, ich höre mir das so vor, wenn es umgekehrt wäre. Ja, aber würdest du denn nicht von deiner Freundin auch so viel Vertrauen verlangen, dass sie das, gerade dieses, das ist ja das Intimste und Geheimnisvollste schlechthin dann für die Person, dass sie dir das dann auch sagt? Klar, nee, aber das geht nicht. Nee, ich habe das mal so kurz mal probiert, das habe ich ja nie so gesagt. Das habe ich mal auf so einer Hotline jetzt gemacht. Mhm. Die gibt ja diese 090er-Nummer, wo man so Leute kennenlernen kann. Mhm, habe ich eine Anfrage aufgegeben, haben sich auch Frauen gemeldet, habe ich mit denen unterhalten und so weiter. Und bevor man sich dann treffen wollte, habe ich denen das so gesagt, am Telefon. Ja. Und nicht einer hat zurückgerufen. Gut, das ist eine schlechte Erfahrung. Ich finde dennoch trotzdem, dass man das in einer festen Beziehung sagen sollte. Es gibt ja noch genügend andere Möglichkeiten, die du auch gerade angedeutet hast, Stichwort Zärtlichkeit, dass man sehr viel Spaß und sehr viel Intimität miteinander teilen kann. Ja, aber das ist halt keine Beziehung, das habe ich letzten 3 Jahre gesehen. Und eine bessere Frau als die kann ich niemals finden mehr. Das war. Aber du hast es ihr nicht gesagt. Bitte? Aber du hast es ihr nicht gesagt. Nein, aber das kann man in den Gesprächen. Ich möchte mehr Sex, ich möchte mehr mit dir schlafen oder sowas, ne? Und das ist wichtig für mich. Andreas, jetzt muss ich ganz radikal sein. Unsere Sendung ist jetzt zu Ende. Mhm. Ich danke für deinen Anruf, wünsche dir alles Gute. Ciao.